Sklavenleben von Konstantin Küspert. Bifurkation. Das heißt, die Gabelung oder auch der Scheidepunkt, an dem sich ein evolutionärer Weg von einem anderen getrennt hat. Eine zeitliche Gabelung. Licht gewordene, reale Möglichkeit eines anderen Verlaufs der Dinge. Die Suche nach Auswegen. Ein Aufblitzen einer anderen Welt. Ich biete 1 Cent. 2 Cent. 3. 4. 5. 6. 7 Cent. 8. 9. Sklaverei ist eine anthropologische Konstante. Das wissen wir. Aber woher kommen denn jetzt die Sklaven? 10 Cent. 40 Cent. 50 Cent. 1 Euro. Immer nach dem Dreischritt: entdecken, beschreiben, unterwerfen. Black Friday! Also gehen wir in der Geschichte zurück. In das Zeitalter der großen Entdeckung. Ein Fünfer? Ein Zehner. 20. 50. 99 Euro. Ich lade Sie ein zu einer kurzen Geschichte der Sklaverei. Diese Abenteuerreise führt uns heute durch das wilde Europa. 150? 200. 250? 300 glatt. 350. Wir scheuen keinen Aufwand, keine Mühen. 400. 666. 2000. 5000. 10.000. Ja, schrecken selbst vor persönlichen Gefahren nicht zurück. Black Friday! Um Ihnen einen Einblick in die ursprüngliche Lebensweise dieses kaum erforschten Stammes zu ermöglichen. 25.000. 27.500. 30 glatt. 32.599. 50.000. Verkauft! Da sind sie schon. Heute ist es uns gelungen, nie gesehene Szenen zu beobachten. Oh, oh Gott, ist das schön. Intime Rituale dieser zauberhaften, scheuen Wesen. Der Homo Consumus. Bislang musste stets darüber spekuliert werden, wie sich die Geschlechter einander nähern. Das kennen wir doch auch. Man darf nicht vergessen, trotz all unserer Unterschiede sind wir doch mit ihnen verwandt. Geschenke spielen in dieser Kultur eine zentrale Rolle. Vermutlich kommt es auf die Größe, Form, Farbe und Präsentation der Gaben an. Ich muss noch einmal betonen, das sind wirklich sensationelle Einblicke. Dennoch müssen wir Ethnologen uns davor hüten, Zufälliges für Allgemeines zu halten. Was wir sehen, ist in einem hohen Maße ritualisiert. Oh, je, guck mal hier. Aber das habe ich eigentlich zuerst gesehen. Nein, das ist meins, das habe ich gefunden. So viele Geschenke kann ein Mensch unmöglich selbst benötigen. Der Gestus hat den Inhalt komplett ersetzt. Anscheinend kommt es nun zu einem Balzkampf. Es sind natürlich unzivilisierte Wilde. Die müssen unbedingt zivilisiert werden. Black Friday! Herzlich willkommen in unserer Kunsthalle. Herzlich willkommen zu unserer Wildnis. Ja, guten Abend. Einige von Ihnen haben uns vielleicht schon gesehen. Die wissen, was sie erwartet. Andere nicht. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir lernen uns ja noch kennen. Wir schauen uns heute eine Ausstellung an. Oh. Eine Ausstellung, die... Über die... Also, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann das natürlich blöd finden, was wir hier machen, was wir hier zeigen. Man kann das kritisieren, man kann sich fragen, was habe ich mit Wildnis zu tun? Ja, was soll das? Wen interessiert das eigentlich? Oder man entspannt sich, tritt einen Schritt zurück, denkt nach, nimmt auf und entdeckt die Wildnis in sich selbst. Wem haben wir diese Bilder zu verdanken? Diese Bilder in unserem Kopf, die uns nicht mehr loslassen und von denen wir auch nachts träumen, die unser Unterbewusstsein bevölkern, die verdanken wir diesen hervorragenden Künstlern, die sich in die Wildnis vorgewagt haben und unter widrigen Umständen Skizzen der dortigen Tier- und Pflanzenwelt erschaffen haben. Auf der anderen Seite haben wir die Sammler, die mit unendlichem Fleiß die Wildnis durchstöbert und uns gefunden haben. Kunstgegenstände, religiöse Artefakte, Kleidung, Schmuck, Wertgegenstände, Masken, Fetische, Musikinstrumente. Sehen Sie hier unseren Mineraliensaal, den die nimmermüden Geologen zusammengetragen haben. In unseren bewegten Dioramen wird das Leben in der Wildnis von echten Wilden detailgetreu nachgestellt. Aber leider ist man noch durch eine Glasscheibe getrennt. Wer Wildnis hautnah erfahren möchte, kann in den angeschlossenen Gärten eine unserer Völkerschauen ansehen. Juhu! Ja, natürlich kann man das kritisieren. Wir möchten ja auch gern zurück nach Hause. Ja, wir sind Leihgaben ohne Rückgabedatum. Aber die passen ja auch einfach besser auf uns auf. In klimatisierten Vitrinen, nach Farbe sortiert und vom Kontext vollkommen unberührt. Wir danken diesen hervorragenden Künstlern, den Sammlern, den mutigen Eroberern für unsere Wildnis. Schöne Technologie, die Fotografie zum Doktor. Sehr spannend. Mal mit Licht. Eine chemische Reaktion und dann ist die Wirklichkeit fixiert oder die Seele gestorben. Hochinteressante Körperteile, Artefakte. Das kann nicht einfach hier so rumliegen und vor Ort verrotten. Das muss geschützt gesehen und katalogisiert werden. Dieser reiche wissenschaftliche Schatz muss unbedingt von uns für die Nachwelt bewahrt und ausgestellt werden. Zur Andacht und zur Mahnung. Das kommt hier alles mit. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Affe oder nicht Affe? Klappe zu, Affe tot. Murder, murder, murder. Kill, kill, kill. Patze sind Afrika. Save Ego make feel. Like a smack in the face. Oh. Rappers are fucking boarding in the bash in the brains. What happened to all the cool rappers from back in the day? Nowadays all these rappers sound exactly the same as like one big inbred fuckfest. Now I do not wanna stop, collaborate or listen. Der koloniale Potentat reproduziert sich auf mehrfache Weise. Zunächst, indem er den Kolonisierten erfindet. Er ist es, der den Kolonisierten geschaffen hat und fortwährt, ihn zu schaffen. Der Potentat möchte die Welt, die er vorfindet, nach einer ihm passenden Logik gestalten. In dieses Werk investiert er eine gewaltige Menge an Emotionen und Energie. Ob es nun darum geht, das landwirtschaftliche System zu verändern, sich mit Währung oder Wehr zu befassen, die Art und Weise zu modifizieren, wie der Kolonisierte wohnt und sich kleidet. Oder wie der Eingeborene gepflegt wird. Kurz, ihn in ein neues moralisches Subjekt zu verwandeln. Das Kommando, also der Potentat, also ich, schämt sich niemals seines Vorgehens, seiner Phantasmen, versucht sich auch kaum noch zu verbergen. Deshalb hat Kolonisieren etwas Dionysisches. Ein großer, narzisstischer Erguss. Die Mischung aus Lust, Besessenheit, Grausamkeit, Trunkenheit und Traum. Sexsklave. Kindersklave. Kontraktsklave. Opfersklave für Organhandel. Elitesklave für Sport und Mode. Selbstversklavter. Sklaven, die keine Sklaven sind, aber in Wirklichkeit doch. Kindersoldat. Weil ein Mensch nicht seinesgleichen ausplündern, unterjochen oder töten kann, ohne ein Verbrechen zu begehen, erhebt der Herr es zum Prinzip, dass der Sklave kein Mensch ist. Man hat versucht, Menschen auf die Stufe eines höheren Affen hinabzudrücken, um dem Herrn die Rechtfertigung dafür zu geben, dass er sie wie Arbeitstiere behandelt. Man hat ihre Lippen durchlöchert, um sie mit Schlössern zu verriegeln. Man hat ihnen die Hände abgehackt, sie in einem Zustand der Unterernährung gehalten und sie schließlich in Rassen unterteilt. Man hat Haar- und Gewebeproben entnommen, Körpergrößen, Geschlechtsteile, Hautfarben, Augenfarben, Nasenflügel, die Größe der Münder und Zähne verglichen, um daraus Unterschiede und Hierarchien zu konstruieren. Aber der Sklave ist eine vielschichtige Gestalt. Zwangsprostituierte. Konkubine. Gebärerin. Zwangsehe. Hausklave. Hausknecht. Plantagensklave. Vor allem wurde der Sklave zum Hass auf andere Sklaven sozialisiert. Seine letzte Zuflucht besteht darin, seine Würde gegenüber seinesgleichen zu verteidigen. Nur von Zeit zu Zeit kommt es zu Explosionen in Form von Erhebungen, Aufständen und Verschwörungen der Sklaven gegenüber dem Herrn. Als paranoide Institution lebt die Plantage in ständiger Angst. Vergebens wechselt der Herr zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Seine Existenz ist doch ständig bedroht vom Gespenst der Auslöschung. Von der zweiten Generation an haben die Kinder der Sklaven, kaum dass sie das Licht der Welt erblickten, gesehen, wie ihre Eltern geschlagen wurden. Das ist ihr Trauma. Aber diese ständig wiederholten Aggressionen bringen sie gerade nicht dazu, sich zu unterwerfen, sondern reißen sie vielmehr in einen unerträglichen Widerspruch, der sich früher oder später gegen den Herrn kehren wird. Sobald die Gewalt im Raum ist, schlägt sie irgendwann zurück. Sie haben nur eine einzige Aufgabe, ein einziges Ziel, den Herrn mit allen Mitteln zum Teufel zu jagen. Das ist der Moment des Boomerangs! Aber, das ist doch längst überholt. Die moderne Sklaverei von heute braucht nicht mehr so offensichtliche Kategorien wie Hautfarbe oder Rasse, um ihre segensreiche Wirkung zu entfalten. Sklaverei war schon immer ein massiver Motor der Wirtschaft und ein Garant für Friede und Wohlstand. Solange es Menschen gibt, gibt es eben auch Menschen, die den Wert günstiger Arbeitskräfte zu schätzen wissen. Angefangen hat alles mit dem Ackerbau. Der Anbau des Weizens machte die Haltung von Arbeitskräften nötig. Tja, und in der Antike? Die Griechen, das Römische Reich, wäre ohne die Sklaverei überhaupt nicht denkbar. Ohne die hochgebildeten Privatlehrer der Patrizierkinder, ohne die massive Manpower zahlloser, kräftiger, motivierter Mitarbeiter. Ohne Sklaven wäre Rom nie die Weltmacht geworden, die es jahrhundertelang war. Hätte niemals diese Wiege von Kultur und Zivilisation für ganz Europa sein können. Und es geht weiter, quer durch die Weltgeschichte. Ohne ihre geliebten Trall, die zu Hause alle Arbeiten verrichteten, hätten die Wikinger nie monatelang auf Entdeckungsfahrt fahren können, nie ihren massiven Impact auf die europäische Entwicklung haben können. Ein gigantischer Entwicklungsanreiz für Küstenstädte von Island bis Südspanien, vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer. Im Hochmittelalter. Die nimmermüden Hände der leibeigenen Kleinbauern retten weite Teile der Bevölkerung vor schlimmen Seuchen und Hungerkatastrophen. Hätte man nur auf gerecht bezahlte Arbeiter zurückgreifen können, hätte es noch viel mehr Tote gegeben. Die Großmutter meiner Madame hat mich ins Gesicht geschlagen. Ich sollte mich um diese alte Frau kümmern. Oft hat sie meinen Kopf getroffen. Ich wohnte auch bei ihr. Sie haben mir Nadeln in meinen rechten Arm und in die Lippen gestochen. Sie hat mich an den Haaren gerissen. Aber einmal schlug sie mich Woche mit einem Eisblock. Sie schlugen mir ins Gesicht. Sie wurde oft böse. Mich er hat mich sexuell missbraucht. Mich mit dem mich Kopf geschlagen, auf den Boden geworfen. Dinge nach mir geworfen. Ding in den Mund gesteckt. Ins Gesicht gekniffen. Ein sie Knie hat mich die ganze Nacht misshandelt. Hat mich vergewaltigt. Bleiche mein mich Arbeitgeber gegossen. Hat mich auf den Armen in einem Blutanfall hat er mich aus dem dritten Stock vom Balkon geworfen. Er sagte, du leg dich hier hin. Ich wurde mit einem Bügeleisen verbrannt, gemacht, auch mit geschlagen. Ich konnte nicht mehr. Das ist dein Job. Mit kochendem Wasser verbrüht. Meinen Sie das? Das verletzt mich. Ich bin von den sechsten auf den fünften Stock. Aber er sagte nur, das ist dein Job. Um meine Schulden abzubezahlen, gehe ich ein drittes Mal dorthin. Meine Genitalien tun zwar immer noch weh, aber in der Heimat verdiene ich einfach kein Geld. Nur wenn ich im Ausland arbeite, kann ich meine Lage verbessern. Eines Morgens hat er mich ins Bad geschleift, mir die Haare abrasiert und eine Perücke aufgesetzt. Ich habe gefragt, warum er das macht. Jetzt siehst du aus wie Beyoncé, aber ich bin nicht Beyoncé. Du siehst aus wie Beyoncé, du bist Beyoncé. 3 Monate später bin ich verhungert. Meine Leiche wurde in einer Kühltruhe gefunden. Kann man bitte jemand was sagen? Bitte? Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Es tut mir einfach wirklich leid. Ich fühle mich wie gelähmt. Ja, wir sind jetzt hier an diesem traurigen, lähmenden Punkt, aber es ist doch wichtig, sich nicht der Betroffenheit hinzugeben, oder? Sondern weiterzusehen und weiter an dynamischen Lösungen zu arbeiten. Sklaven sterben nie. Der tote Sklave wird durch einen neuen ersetzt und erhält dessen Namen und Identität. Sklaverei ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und doch leben wir heute in einer Welt, in der es viel mehr Sklaven gibt als zu Zeiten des Sklavenhandels. Es gab weniger Sklaven zu Zeiten des Sklavenhandels als heute? Es gab noch nie so viel Sklaverei wie in unserer ach so aufgeklärten Welt. Aber das wissen wir ja. Wissen wir. Wissen wir das? Ist uns das bewusst? Das muss man sich mal vor Augen führen. Spüren, was unser, ach so menschengerechtes Leben an Grausamkeit verursacht. Es gibt da diese Internetseite, slaveryfootprint.org. Da kann man sich ausrechnen, wie viel mein Leben oder dein Leben oder dein Leben, also wie viel unser aller Leben hier in Europa, in Deutschland, in Frankfurt an Main an Sklavenleben produziert. 35. 35 Menschen, die ohne Rechte unentgeltlich für mich arbeiten. 35 Sklaven leben. Ich habe 38. 52, aber ich habe Frau und Kinder. 39, aber ich bin historisch noch im Plus. Ich habe 26. 32, aber das ist doch auch wieder nur so eine Webseite, die einem das da so vorrechnet, oder? Ich meine, das weiß man doch eh. Das ist doch nur so eine unkonkrete Zahl, ob das jetzt 32 sind oder 55 oder 112. Ich meine, was macht denn das für einen Unterschied? Ist der eine jetzt ein schlechterer Mensch, weil er 52 hat und du 38? Ich meine, man will das doch einfach nicht sehen. Es geht doch um das Bewusstsein, oder? Ich meine, das weiß man doch. Ja, es geht um das Bewusstsein. Ich meine, allein wir jetzt hier, ja? Wo kommt denn dieses ganze Zeug her? Hä? China, Bangladesch, Indien, Indonesien, vielleicht noch Türkei. Aber letztendlich werden wir sowieso nicht wissen, wie viele Menschen hierfür ausgebeutet werden, damit wir uns dessen hier bewusst werden können. Ich meine, ich kann überhaupt nichts tun, ja? Ich kann nicht nach rechts gehen. Ich kann nicht nach links gehen. Ich kann nicht geradeaus. Ich kann nicht mal stehen bleiben. Irgendwann trete ich ja doch immer auf irgendein unschuldiges Menschenleben drauf. Ja, ja, sorry, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche es doch. Ich versuche mich doch leichter zu machen, meinen ökonomischen Fußabdruck zu verringern, abzuheben. Bio, Fair Trade, lokal, auf dem Markt, Rewes beste Wahl. Aber wirklich, alles an mir, alles aus mir, alles um mich herum. Ihr seid doch, wir sind doch nicht frei. Unser Leben ist ein einziger Markt und wir sind mittendrin. Wir sind die Sklaven unseres Konsums. Immer weiter, weiter, schneller, schneller, neu, neu. Wann kapieren wir das denn endlich, dass das nicht funktioniert? Wo kann ich dagegen stimmen? Wie kann ich das aufhalten? Das ist doch nicht demokratisch. Mit dem Kauf eines Produkts stimme ich einer Dienstleistung zu, ja. Aber doch nicht irgendwelchen Herrschaftsansprüchen irgendwelcher undurchschaubaren Digitalkonzerne und diesen politischen Werten, die damit einhergehen. Seien wir doch mal ehrlich, wir begraben hier unsere eigenen Werte. Also was tun? Ja. Wo sind die dynamischen Lösungen? Also, hey, Leute, was sollen wir denn jetzt tun? Warten? Warten. Warten. Warten. Gut, warten wir. Warten. Auf Taten warten. Auf Taten warten. Warten, dass jemand um die Ecke kommt und uns zeigt, wie es geht. Ein alter Mann oder doch nur ein Staubkorn. Ein alter Mann oder doch nur ein Staubkorn. Hallo. Hallo. Hallo? Sag niemals Hallo, wenn keiner da ist. Ich kann überhaupt nichts tun. Ich kann nicht nach rechts gehen. Ich kann nicht nach links gehen. Ich kann nicht mal geradeaus gehen. Irgendwann trete ich ja doch immer auf irgendein unschuldiges Menschenleben drauf. Hallo? Hallo? Ich bin einsam. Ich bin einsam in einem Raum und draußen einsam in einem Raum und draußen ist angeblich die Welt. Hallo, bitte alle aussteigen. Dieses Menschenleben endet hier. Das interessiert dir keinen großen Geist. Das interessiert dir keinen großen Geist, oder? Also los, schreib so schnell du kannst und werf es hinterher in den Müll, den du dir so nicht kennst. Was viele nicht wissen, ist, dass dieser Text am Fließband entstanden ist. Mittlerweile werden mehr als 90% der Stücke für den weltweiten Markt in Südostasien produziert. Ist nichts, womit die Theater Werbung machen, natürlich. Aber letztendlich gelten hier die gleichen marktwirtschaftlichen Regeln wie in jedem anderen Betrieb auch. Und das heißt letztendlich eine Senkung der Kosten. Und wie wir alle wissen, sind die Personalkosten der größte Faktor. Aber ich war doch immer ein Schnäppchen. Alles hat mit den Autoren angefangen. Autoren müssen nicht vor Ort sein. Texte sollten vor Probenbeginn fertiggestellt sein. Warum also gutes westliches Geld für Autoren ausgeben, wenn man diese auch outsourcen kann? Nee, stopp mal jetzt. Das ist einfach falsch. Unser Autor war die ganze Probenzeit anwesend und hat parallel mitgeschrieben. Das war sehr wichtig für uns und für die Findung des Prozesses. Mittlerweile sind wir fast 80 Mitarbeiter auf einer Etage. Die Jobs sind begehrt, die Arbeitsabläufe hochoptimiert. Unter uns arbeiten sie an der Prosa, über uns an den Sachtexten. Meine Spezialität sind die Textflächen. Vielleicht haben Sie am Königsweg gesehen oder gelesen. Aber der Produktionsdruck ist hoch. Deshalb kommt es oft dazu, dass sich Handlungsstränge auflösen oder Figuren flach oder zweidimensional bleiben. Hallo? Luana. Auch du bist nicht real. Aber ich bin doch hier. Alles fing 2019 mit deinem Wechsel nach München an. Du wurdest dupliziert, digitalisiert und vielfach auf den Markt geworfen. Aber ich bin doch hier. Nee, stopp. Nee, das. Was? Du dachtest, du seist privilegiert. Dabei warst du längst dabei, deine Privilegien ab. Nee, ich will das nicht hören. Nee, ich bin doch hier. Dabei warst du längst dabei, deine Privilegien abzugeben. Stopp. Nee, Robert, Luana hängt schon wieder. Ich bin noch. Lass uns das mal anschauen. Ich bin noch hier. Nee, was soll ich jetzt machen? Ich will das nicht hören. Stopp, nee. Pausieren erstmal. Also, okay. Hallo? Und jetzt? Probier's mal mit Reboot. Alles klar. Oh, nee, Martin, das war ein Shutdown. Probier's nochmal mit dem Reboot. Na, sorry, tut mir leid. Warte, Reboot kommt. Glauben Sie daran, dass man schon einmal gelebt hat? Ich glaube daran. Ist das jetzt das Richtige? Ein so glücklicher Augenblick. Nee, aber hast noch einen Versuch. Ganz weit weg, das muss alles eine Ewigkeit her sein. Und was kann mein sein? Deiner Sklavin, alles an mir, dein das Werkzeug, mochte ich immer. Alles aus mir. Oh, nee, für dich habe ich geboren und getötet. Was soll ich denn jetzt hier? Was denn für ein Tathergang? Was soll ich denn jetzt hier aussagen? Ich glaube, wir müssen Luana austauschen. Technik! Und dann in der Renaissance und der frühen Neuzeit die glorreiche Erfindung des transatlantischen Dreieckshandels. Große Schiffe fahren von Europa aus, beladen mit Produkten nach Afrika, an die Sklavenküste. Dort werden diese Produkte, ja, zum Beispiel Waffen, gegen Sklaven getauscht. Und mit denen im Laderaum geht's über den Atlantik in die neue Welt. Amerika. Karibik. Dort werden die Sklaven auf den Plantagen zur Arbeit gezwungen. Nein, eingesetzt. Gleichzeitig werden die Schiffe mit den dort abgebauten Rohstoffen Zuckerrohr. Baumwolle. Dergleichen. Vollgeladen und machen sich zurück auf den langen Weg nach Europa, wo aus den Rohstoffen wieder fantastische Hightech-Produkte für den dortigen Markt entstehen. Das ertragreichste Geschäftsmodell, das jemals erfunden wurde. An jeder einzelnen Station des Handelsdreiecks wartet Profit. Praktisch eine Gelddruckmaschine. Wir profitieren bis heute massiv von der damals angekurbelten Wirtschaft und den geschöpften Werten. Ja, und auch hier. Ohne die selbstlose Arbeit vieler tausender Sklaven hätten wir niemals unsere Vormachtstellung bis heute behaupten können. Und auch unsere Gesellschaft hat das massiv vorangebracht. Versicherungen. Buchhaltung. Zentralbanken. Und nur auf dem Rücken der Sklaverei konnten wir unsere Vorstellung von Menschenrechten und gesellschaftlicher Teilhabe entwickeln. Hey, hey, hey! Herzlich willkommen zu unserer Tour. Wie entsteht unsere Kleidung? Mein Name ist Michi Merlin und ich bin heute Ihr Tourguide und ganz nebenbei bemerkt auch Ihr Gastgeber, der Besitzer dieser kleinen fröhlichen Fabrik. Sie alle sind heute hier, weil Sie sich gefragt haben, wo eigentlich die ganzen wunderbaren Kleidungsstücke, die wir alle so lieben, herkommen. Welchen Weg hat meine Lieblingsjeans genommen? Welche Reise der schöne Pullover? Wo sind meine nice Boots geboren? Hier ist die Antwort! Meine Fabrik ist eine von vielen hier in Klamottia, dem Kleidungszauberland. Das sehen wir schon von außen. Das Gebäude mit seinem malerischen Fensterchen und Erkerchen ist zwar hoch individuell, aber nicht das einzige. Links und rechts, links und rechts, links, links, links und rechts, links und rechts, links und rechts, links, links, links und rechts, reiht sich Haus an Haus, magische Werkstatt an Werkstatt, um die ganze Vielfalt an Kleidungsstücken für all die modebewussten Styler auf der Welt bereitzustellen und auch für alle anderen. So, dann gehen wir mal rein. Denkt daran, immer schön zusammenbleiben. Ah, hier im Vorgarten sieht man sehr schön unsere Baumwollelfen bei der Arbeit. Sie streicheln den ganzen lieben langen Tag lang unsere Wollbäume, damit es ihnen gut geht und sie ihr schönes langes Haar im Wind wehen lassen. Das kämmen sie dann aus und sammeln es in großen Büscheln, die dann nach innen gebracht werden. So, hier im Akatenhof werden die Wollbaum-Baumwollknäuel gesammelt, gebadet, gedreht und von Wollspinnen zu Fäden verarbeitet. Eine geübte Wollspinne benötigt nur 3 Minuten, um 500 Spinnen mit feinstem Baumwollgarn zu spinnen. Deshalb sind gute Wollspinnen auch so begehrt und es gibt nicht viele. Ah, hier endlich im Atrium des Gebäudes findet die Hauptarbeit statt. An 10.000 Arbeitsplätzen, jeder komplett mit offenem Kamin, Ohrensessel, Miezekatze und Radio-Kriminalhörspielen, sitzen 10.000 Omimis und stricken die ganzen wunderbaren Kleidungsstücke, die wir alle so lieben. Alle schwarzen Socken, alle Jogginghosen, die grauen Kapuzenpullover, die raffinierten Oberteile, die Base-T-Shirts, die Anoraks, die Jeansröcke, alles nur eine Frage des Strickmusters und der Nadelgröße. Gehen wir weiter. Hier im Keller sind die Färbegruben. Da müssen wir ganz fein stille sein, dass wir die Farblinge nicht erschrecken. Da sind sie. Seht ihr? Oh, kleine Würmer, die in großen Pfützen im Boden leben und so neurotisch sind, dass sie alles in einer Farbe wollen. Was auch immer man zu ihnen in ihre jeweilige Pfütze legt, wird in kürzester Zeit eingefärbt in den tollsten Farben. Aquamarin, Kristall, Adamant, Kreolit, Matassar, Umbrarot, Champagner. Was für eine Farbe man sich nur erträumen kann. Hier gibt es die richtigen Farblinge dafür. Wir legen einfach ein Knäuel Baumwolle hier hinein und schwupps. Schon hat es die gewünschte Farbe. So schnell geht das und völlig umweltfreundlich. Die Farblinge haben natürlich die besten Therapeuten für ihre Neurotizismen. Oh ja! So, jetzt geht es in den ersten Stock. Bing! Hier ist es, das Forschungslabor von Dr. Gore-Tex und das Atelier von Professor Stahl. Die beiden entwickeln im ständigen Wettkampf und Austausch miteinander alle Strickmuster für die Damen im Erdgeschoss. Ah! Haben Sie das Pling gehört? Ah! Haben Sie das Pling gehört? Ah! Haben Sie das Pling gehört? Jetzt ist wieder eine von beiden an Licht aufgegangen. Eine neue Idee wird aufgezeichnet und direkt in eine Rohrpostkartusche verpackt und in eine Omimi an den Kamin geliefert. Ich liebe dieses Pling, oh ja! Ideen reisen in unserem Haus per Rohrpost. Fertige Ware natürlich nicht. Dafür gibt es Alpakas, Alpakas, Alpakas. Wenn eine der Omimis im Erdgeschoss mit ihrem Stückwerk fertig ist, miaut die Katze auf ihrem Schoß. Miau, miau, miau. Dann kommt ein Transportalpaka an. Die Omimi legt die Hose, den Pullover oder was auch immer auf seinen Rücken. Das Transportalpaka steigt in den Alpaka-Paternoster da drüben und fährt aufs Dach. Dort ist unsere Flotte aus Pelikan schon bereit. Schnabel auf, Hose rein, Schnabel zu. Pelikan 23, Startalarm auf Bahn 3 und schwupps, schon geht die Reise los. So, das beendet unsere kleine Führung. Wie entsteht unsere Kleidung? Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie können zukünftig mit etwas anderen Augen auf diese magischen Alltagsprodukte blicken. Der Wind hat gedreht. Europa steht nicht mehr im Zentrum der globalen Wahrnehmung. Warenströme haben sich umgeleitet. Auch das Marktklima ist ein anderes. Die Anziehungskräfte haben sich verändert, die Gravitation hat ihre Polarität gewechselt. Europa hat nun den Platz, den es schon lange verdient. Am Rande des Planeten. In der Provinz. Nein! Es regnet viel. Deutschland, ein schönes Land. Mit Fehlern natürlich, wie andere Länder auch. Aber insgesamt ist unser Land schön und kann stolz sein. Auf sich. Auf die Arbeit, die hier verrichtet wird. Wir sind ein wesentlicher Motor für die weltweite Wertschöpfung. Wir kriegen richtig viel gewuppt, wie man so sagt. Wir leisten was. Ich nehme Sie mal mit auf eine Tour. Nein. Hier in Brandenburg ist eines der Zentren der weltweiten Textilindustrie. Unsere Arbeiterinnen und Arbeiter, na gut, vor allem Arbeiterinnen, arbeiten unermüdlich an den jüngsten Fashion-Trends. Sie arbeiten 10-12 Stunden am Tag, stehen bis zu den Knien in teilweise sehr schädlichen Chemikalien, damit die jungen Leute in Bangladesch und Thailand sich günstige Jeans und Schuhe leisten können. Etwas weiter im Süden sind die stets fröhlichen Bayern auf den riesigen Rüben- und Kartoffeläckern Tag ein, Tag aus mit der Schädlingsbekämpfung beschäftigt. Oft nur in Lederhosen und Dirndl, ohne die nötige Schutzausrüstung. Das ist finanziell einfach nicht drin. Wer krank wird, fliegt halt raus. So ist das in der globalen Marktwirtschaft. Hier im Südwesten sind die großen Diamantminen des Taunus. Hier werden mit einfachen Mitteln, Handwerkzeug oder improvisierten Sprengladungen schmale Gänge in den Berg getrieben. Teilweise gerade groß genug so, dass die durch die Mangelernährung ohnehin kleinwüchsigen Hessenkinder durch ihre Arbeit den Diamantenhunger der Oberschicht in Sierra Leone bedienen können. Die Damen dort wollen schließlich hübsch aussehen und die Herren beeindrucken, nicht wahr? Diamanten sind ja bekanntlich der beste Freund eines Mädchens, sagt man. Noch weiter westlich im Ruhrpott werden günstige Mobiltelefone vor allem für den chinesischen Markt produziert. Einer der weltweit wichtigsten Technologiestandorte. Und seit Siemens und Bosch große Fangnetze an den Fassaden und Treppenhäusern ihrer Hochhäuser angebracht haben. Suizidversuche der überlasteten Arbeiter glimpflich. Hier im Norden werden die stolzen friesischen Nordseefischer leider von den Fangflotten der somalischen Fischereikonzerne und der durch ihre Lobbyarbeit beförderten einseitigen Gesetzgebung zur Piraterie gezwungen. Leider greifen sie immer mal wieder auch afrikanische Privatjachten an, die vor unserer schönen Küste einfach nur mal Urlaub machen wollen. Das vermittelt international natürlich ein schlechtes Bild von Deutschland. Und leider muss man auch sagen, viele der Frauen aus den Slums von Hamburg und Berlin sind kilometerweit weg von zu Hause, um ihre Familien zu unterstützen. Kümmern sich um die pflegebedürftigen Thailänder, gehen putzen in Warschau und Chisinau oder stehen überall auf der Welt, teilweise ohne Papier und Aufenthaltsgenehmigung, auf dem Straßenstrich. Dennoch, bei allen seinen Fehlern, glauben Sie mir, Deutschland ist ein schönes Land. Mit freundlichen Menschen. Gerade auch für den preisbewussten Urlauber sehr zu empfehlen. In gesicherten Ferienresorts an Nord-, Ost- und Bodensee können Sie Ihrem anstrengenden Alltag entfliehen. Das Büro zu Hause mal für 2 Wochen vergessen. Und sich von der Natur und freundlichen, gepflegten Einheimischen verwöhnen lassen. All inclusive. Es gibt Menschen, die so viel Muße haben und sich mit Philosophie beschäftigen können, die sollten Freie sein, weil sie die freie Verantwortung tragen können, weil sie politische Entscheidungen treffen können. Aber eben diejenigen Leute, die diese Fähigkeiten nicht haben, die wären besser Sklaven. Sagte schon Aristoteles. Und so konnten wunderbare Dinge entstehen, wie Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Sozialstaat, Frauenrechte, Grundzivil, Declaration of Independence, die UN-Charta. Ah, dieses sich verändernde Bewusstsein führte dann Anfang des 19. Jahrhunderts zum Verbot des Sklavenhandels. Oh Gott, aber warum? Natürlich endete die Sklaverei nicht etwa. Es durften bloß keine neuen Sklaven mehr importiert werden. Ah, alles clever. In jenen Jahren ging es dann damit los, dem Zeitgeist der Aufklärung folgend, die Sklaverei zu maskieren. Die Menschen trugen keine Ketten mehr, wurden nicht mehr ausgepeitscht. Und bis heute ist das verpönt. Man fing an, die Sklaven zu bezahlen. Natürlich nicht genug, um ihre Abhängigkeiten zu beenden, aber genug, damit sie nicht mehr Sklaven genannt werden konnten. Und bis heute ist der positive, wertschöpfende und segensreiche Arm der Sklaverei ein wesentlicher Motor unserer Entwicklung. Ja. Nein. Wir würden nicht dort stehen, wo wir jetzt sind. Es bleibt dabei. Wir verdanken der Sklaverei alles. Zeit, das anzuerkennen. Thank you. Man kann schon sagen, dass sehr viele Nationen hier auf dem Boot sind. Es gibt einige Leute aus Kenia, aus dem Niger, Kongo, Tschad, sogar aus Südafrika sind Leute dabei. Ja, uns treibt alle das Gleiche an. Kann man schon so sagen. Ich könnte mir jetzt auch was anderes vorstellen, als hier auf dem Meer zu sein, aber es hilft ja alles nichts. Es bleibt uns ja keine Wahl. Natürlich wissen wir, wie riskant das ist. Wie gefährlich einerseits. Das Meer ist oft sehr tückisch und andererseits einfach illegal. Unsere Heimatländer wollen nicht, dass wir aufbrechen. Aber wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Wenn sie diese Menschen gesehen hätten. Verzweifelt, dehydriert, viele in gefälschten Schwimmwesten, in ihren Nussschalen auf dem Meer treibend. Wir müssen einfach helfen. Auf jeder Fahrt ziehen wir 300-400 Menschen raus. Junge Männer, Frauen, Kinder, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Italien. Deutschland. Und Griechenland. Deutschland. Aber auch Superalpin-Europa. Deutschland. Wie Frankreich. Deutschland. England. Deutschland. Sogar aus Dänemark und Schweden. Deutschland. Verzweifelte Menschen. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Auf der Flucht vor Perspektivlosigkeit, Vertreibung und Krieg. Die Spannung zwischen Flammen und Wallonen. Davon kriegen wir hier natürlich nichts mit. Ja, genau, davon kriegt er hier nichts mit. Aber dieser Konflikt schwelt schon seit Jahren und hat bislang schon über 500.000 Menschenleben gefordert. Die belgische Regierung ist quasi nicht existent. Oder der akute Konflikt in Bayern, welches sich von dem Zentralstaat abgespalten hat und nun in Anomie und Chaos versinkt. Von Warlords wie Gustl Oberg-Schwendtner und seinen Kindersoldaten verheert. Oder im Norden, in England, wo seit 800 Jahren ein Religionskrieg tobt, der nie wahren Frieden finden wird. Ich kann jeden verstehen, der Europa auf der Suche nach einem besseren Leben in Afrika verlassen will. Aber die Regierungen wollen das natürlich nicht. Weder die europäischen Regime noch unsere demokratischen Repräsentanten. Die Afrikanische Union wird immer mehr zur Festung, zum uneinnehmbaren Bollwerk der Wohlstandsgesellschaft, die wir auf ihrem Rücken erbaut haben. Natürlich wollen die Ausgebeuteten ihren Teil vom Kuchen. Aber ich kann euch versprechen, das sind Menschen. Menschen wie du und ich, die einfach nur in Frieden und Sicherheit leben wollen. Seenotrettung ist kein Verbrechen, sondern Menschenpflicht. In diesen Zeiten erst recht. Stopp! SOS, hört auf! Stopp! Moment! Ey, ich hab was verloren! Was hast du denn verloren? Ich hatte einen Rucksack dabei, einen Rucksack voller Privilegien. Wie sah der denn aus? Der war unsichtbar. Aber der wurde mir in die Wiege gelegt. Ich hatte doch meine Privilegien eingepackt, da bin ich ganz sicher. Ja, ich hatte meine Privilegien eben noch dabei. Der wurde dir geklaut, so einfach ist das. Der wurde mir geklaut. Sowas wird einem doch nicht einfach so geklaut. Da musst du besser drauf aufpassen. Wie, da muss ich doch nicht drauf aufpassen. Das hat man doch als Mann. Ja, solche Privilegien. Ich hatte übrigens auch mal mehr Privilegien als Mann, als du als Frau. Ich hab deine Privilegien. Ja, ich hab deine Privilegien auch nicht. Der taucht auf. Wie, der taucht schon wieder auf? Der muss doch erstmal. Hey, jetzt bleib doch erstmal ruhig. Was? Ja? Nein, genau, das war genau mal mein Privileg, ruhig zu bleiben. Aber das habe ich jetzt offensichtlich nicht mehr. Ach. Hier, Entschuldigung, kurze Frage. Darf ich dich überhaupt ansprechen? Bitte? Bitte? Danke. Hast du meine Privilegien gesehen? Wie bitte? Privilegien! Hast du die gesehen? Meine Privilegien. Privilegien, das ist, wenn ich was hab, was du nicht hast. Wenn ich was hab, weil du das nicht hast. Wenn ich was hab und ich dir das nicht geben will. Also Privilegien. Ja, ich hatte mal Privilegien. Und die sind jetzt weg und ich weiß nicht, wo die sind. Hast du die gesehen? Oder ich hatte übrigens auch mal das Privileg auf diese Rolle da, ne? Ich meine, aber wer hat denn das jetzt auf die Rolle? Wo ist denn das jetzt hin, dieses Privileg? Ist das jetzt deins? Ich meine, heißt das, du hast jetzt das Privileg, diese Rolle zu spielen, ja? Den Retter? Ist das jetzt dein Privileg? Den Eroberer? Den Impresario oder was? Den Künstler? Weißt du, ich hatte auch mal das Privileg, König zu sein. Später hatte ich dann das Privileg, noch Kunde zu sein. Der Kunde ist ja schließlich auch König, ne? Aber inzwischen bin ich nur noch Produkt. Ja, da siehst du mal, wie das ist. Ja, nein, es war genau mein Privileg, nicht zu sehen, wie das ist. Weißt du, du schwingst dich hier gerade zum Richter auf. Ja, und nimmst dir das Privileg, uns zu retten. Weißt du, du hast dir hier das Privileg genommen, uns zu retten. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn du jetzt hier alle Privilegien auf dich vereinst und alle Rollen? Weißt du, du spielst dich ja ganz schön auf. Und ich sehe jetzt mal, wie das ist, wenn ich keine Privilegien habe. Nee, das war genau mein Privileg, das nicht zu wissen. Es war auch mein Privileg, die Folge von Dingen, die wir tun, nicht sehen zu müssen. Es war mein Privileg, vor dem Abstieg geschützt zu sein. Es war mein Privileg, der Gute gewesen zu sein. Es war mein Privileg, dass ich Dinge einfach weiß. Ja? Dass ich Dinge einfach besser weiß. Dass ich weiß bin. Ja? Es war mein Privileg, gewonnen zu haben. Es war mein Privileg, sagen zu können, dass die Geschichte jetzt zu Ende ist. Ja, und jetzt geht die einfach weiter, die Scheißgeschichte. Es war mein Privileg, über einem sozialen Netzwerk Tennis zu spielen. Ja, es war mein Privileg, zur Norm zu gehören. Das Individuum zu sein und nicht nur Gruppe. Weißt du, und die ganze Zeit breitest du hier dein Seelenleben vor uns aus und wir müssen da drin jetzt wandeln. In deiner Seelenlandschaft, ja? Weißt du, wenn ich durch Landschaften gewandelt bin früher, ja, da habe ich manchmal einfach laut gerufen und dann kam ein Echo zurück. Und das Echo hat mir dann genau das erzählt, was ich vorher gesagt habe. Ja, und so haben wir uns dann gegenseitig zugehört und dann hatten wir beide recht. Scheiße, das ist doch jetzt total ungerecht. Und guck mal hier die anderen, die Unterprivilegierten hier im Boot. Die sitzen da jetzt mit ihren Schwimmwesten und nicken. Aber die können nur noch nicken, die haben keinen Text mehr. Ja, oder? Ja, ist blöd, ne? Hör mal. Kein Text, ja? Und das als Gruppe oder als Chor. Aber was ist denn das dann? Chorisches Schweigen oder was? Nee, die sind jetzt hier irgendwie auf der Ersatzbank gelandet. Oder auf dem Abstellgleis. Oder nee, auf dem Trockendock. Wo sind sie geblieben? Ach Gott, ist das schlecht. Ah, mir ist schlecht. Mir ist so schlecht. Aber dass es mir schlecht geht, das lasse ich mir von dir nicht nehmen. Nee, das ist jetzt mein letztes Privileg. Da lasse ich mir jetzt auch kein Sprechverbot erteilen. Das muss auch mal gesagt werden, ja? Mir geht es schlecht. Ich bin ein alter Weißer, ich bin ein mittelalter weißer Mann und es geht mir schlecht. Conditio nigra. Schwarzsein ist keine Frage der Hautfarbe mehr, sondern ein Synonym für die Verdinglichung und Kapitalisierung des Menschen als Ware in unserer heutigen Zeit. Zukünftig werden immer mehr Menschen für den Reichtum von wenigen arbeiten. Auch hier gehören bald viele zu dem wachsenden Heer von Armen, Unterprivilegierten und Ausgegrenzten. Das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht? Wir sind viele. Sklavenleben von Konstantin Küspert mit Thorsten Flassig, Katharina Kurschat, Christoph Pütthoff, Sebastian Reis, Komi Misrahim Togbonu, Luana Velis und anderen. In einer Inszenierung von Jan-Christoph Gockel am Schauspiel Frankfurt 2019. Eine Uraufführung im Rahmen der Frankfurter Positionen. Ton und Technik Roland Grosch, Thomas Rombach und Melanie Inden. Funkeinrichtung Burkhard Schmidt. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Cordula Huth.